Ach, es war nett bei Ihnen. Organisieren Sie doch öfter so schöne Denkabende, bei denen nichts herauskommt als eine unerklärte Leiche. Prost übrigens. Prost. Ja. Prost. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Hörspielen aus der Rundfunkgeschichte. Wir sind jeden Donnerstag mit neuen Folgen zur Stelle in der ARD-Audiothek und überall sonst. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung. Und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche. So ist es. Und wenn Sie nicht so lange warten wollen, weitere Kriminalhörspiele aus alter und junger Zeit finden Sie hier nebenan in der Audiothek. Folgen Sie einfach den Fußspuren der Justitia oder der Axt zu den Podcasts auf der Spur Schlechte Gesellschaft oder Knallhart. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.